Dir ist der Branntwein so zuwider wie dem Bären der Honig, meinte der Koppelbär. Und du weißt auch, dass geschrieben steht, Branntwein zum Fisch macht fröhlich den Tisch. Den Fisch hat Gott uns gegeben. Den Branntwein war er uns doch schuldig. Und so habe ich ein gutes und verdienstliches Werk getan, indem ich von Esaus Tisch nahm, was für Jakob bestimmt war. Denn Gott will, dass wir den Sabbat in Fröhlichkeit begehen. Aber nicht mit gestohlenem Branntwein, fuhr ihn der Jäckeländer entrüstet an. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe den Branntwein nicht gestohlen, erklärte ihm der Koppelbär. Ich wusste gar nicht, dass Branntwein in dem Krug ist. Es war mir nur, um den Krug zu tun. Ich wollte verhüten, dass einer von den Gewalttätern dort einem anderen mit dem Krug den Kopf zerschlägt. Ich habe also, indem ich den Krug zu mir nahm, einem Menschen aus höchster Not geholfen und ihm Leben und Gesundheit gerettet. Nenn du es, wie du willst, Jäckelenar. Ich nenne es ein verdienstliches Werk. Und den Branntwein habe ich obendrein. Möge er dir in der Kehle stecken bleiben, sagte zornig und verdrossen der Jäckelenar. Gott behüte, rief der Koppelbär. Du sagst, ich soll ersticken, da Gott mich will erquicken? Nimm dich in Acht, Jäckelenar, du weißt, die ersten Stunden nach Mitternacht, wenn der Hahn auf einem Fuß steht und sein Kamm ist so weiß wie Wolfsmilch, das sind die Stunden Samaels, da gehen die bösen Wünsche in Erfüllung. So wünsch ich, sagte der Jäckelenar, du gingest mit deinem Branntwein zum Henker und brächest dir auf dem Wege Hals und Bein und kämest mir nicht mehr vor die Augen. So geh ich also, sagte in weinerlichem Ton der Koppelbär, und komm nicht wieder, und du hast mich in diesem Leben zum letzten Mal gesehen. Er tat, als ginge er, und den Branntweinkrug nahm er mit sich. »Bleib!« schrie der Jäckelenar. »Wohin willst du im Dunkeln laufen?« »Dir kann man es nicht recht machen«, klagte der Koppelbär, und er ging an des Jäckelenar Seite weiter. »Bin ich bei dir, schickst du mich zum Henker. Geh ich, schreist du, bleib, wo du bist. Sitz ich, sagst du, ich vertrödel die Zeit. Lauf ich, heißt es, ich zerreiß die Schuh. Schweig ich, fragst du, bist du stumm? Red ich was, so nimmst du's krumm. Bring ich Seide, willst du Zwilch? Bring ich Bier, verlangst du Milch? Koch ich Kraut, so willst du Zwiebel? Ist mir wohl, so ist dir übel. Mach ich Knödel, willst du Grütze? Heiz ich ein, schreist du, schweig still, unterbrach ihn der Jäckelenar. Siehst du nichts? Hörst du nichts? Ich schwitze, beendete der Koppelbär seinen gereimten Singsang, und dann blieb er stehen und horchte. Sie hatten die breite Gasse überquert, waren durch das Belleles-Gässchen gegangen und standen jetzt vor dem verfallenen, schwärzlich-grauen Mauerwerk der Altneuschul. Da war ein leises Singen und Summen zu vernehmen. Und aus den schmalen Fenstern des Gotteshauses kam ein Lichtschein. »Das ist doch sonderbar, dass da drinnen noch Leute sind zu so später Stunde«, meinte der Koppelbär. »Sie singen das Avinu Malkeinu, als wär heute Neujahr«, flüsterte der Jäckelenar. »Komm, gehen wir. Es will mir hier nicht gefallen.« »Sie haben die Kerzen angezündet und singen«, sagte der Koppelbär. »Ich muss doch sehen, wer die Leute sind. Ich muss doch wissen.« »Was brauchst du zu sehen? Was brauchst du zu wissen?« redete der Jäckelnarr auf ihn ein. »Komm, sage ich dir, es ist hier nicht gut sein.« Doch der Koppelbär hörte nicht auf ihn. Er ging über die Gasse auf die Fenster zu, aus denen der Lichtschein kam. Der Jäckelnarr folgte ihm mit schlotternden Gliedern. So groß seine Furcht auch war, den Freund und Gefährten so vieler Jahre wollte er dennoch nicht allein lassen. Die Geige, die in ein Stück schwarzen Tuchs gehüllt war, trug er unter dem Arm. »Ich mein, dass es da nicht richtig zugeht«, sagte der Koppelbär, der an eines der Fenster getreten war und hinabblickte. »Die Kerzen brennen und ich höre Stimmen und allerlei Geräusch, aber keine Menschenseele ist zu sehen.« »Und einer hustet so, wie der Neftel Gutmann selig gehustet hat. Du weißt, unser Nachbar, der Lebkuchenbäcker, den sie im vorigen Jahre hinausgetragen haben.« »Möge er unser im Guten gedenken«, sagte am ganzen Leib zitternd der Jäckele-Narr, und die kalten Schweißtropfen traten ihm auf die Stirn. Er hustet also auch im ewigen Leben, der Neftel-Gutmann. Ob er wohl dort auch Lebkuchen backen darf? Und wenn er sie bäckt, wer nimmt sie ihm ab? Koppelbär, ich habe Furcht. Komm fort von hier, habe ich dir gesagt. Es ist hier nicht geheuer. Warum willst du nicht auf mich hören? Sie feiern ihr Fest. Was haben wir dabei zu tun? Komm, wir wollen gehen. Es ist kalt geworden und ein Schluck Branntwein aus deinem Krug. Gestohlen oder nicht gestohlen, täte uns, bevor wir zu Bett gehen, beiden gut. »Ich bleibe«, erklärte der Koppelbär. »Ich will doch sehen, was daraus wird. Wenn du Furcht hast, dann geh.« »Um deinetwillen habe ich Furcht«, jammerte der Jäckele-Narr. »Du sollst leben 100 Jahr, aber du weißt, was der Arzt gesagt hat und wie es mit deiner Gesundheit bestellt ist. Ich will's nicht hören, dass sie dich rufen.« »Hab um meinetwillen nicht Furcht«, sprach ihm der Koppelbär zu. »Oft lebt ein alter Scherben länger als ein neuer Topf. Und was kann mir denn geschehen, als dass ich befreit werde aus der Enge und erlöst aus der Hast?« »Da sieht man wieder, wie du immer nur an dich denkst«, rief erschreckt und verstört der Jäckele-Narr. »Du wirst befreit sein und erlöst sein, aber was aus mir wird, wenn ich ohne dich zurückbleibe, danach fragst du nicht. Eine schöne Treue und brüderliche Liebe, die du mir da bezeigst. Sei still«, gebot ihm der Koppelbär. »Sie haben aufgehört zu singen. Das Avinu Malkeinu ist zu Ende.« »Jetzt«, sagte mit stockendem Atem der Jäckele-Narr, »jetzt rufen sie zur Tora.« Und wie er das gesagt hatte, da erhob sich unten in der unsichtbaren Versammlung eine Stimme. »Den Schmael, Sohn des Simon, rufe ich, den Metzger.« »Der die Fleischbank in der Joachimsgasse hat«, fügte eine andere Stimme erläuternd hinzu, so als wolle sie verhüten, dass in dieser Sache eine Verwechslung unterlaufe. »Schmaje, Sohn des Simon, du bist gerufen«, erklang die Stimme des ersten Sprechers nochmals. Und dann war Stille. »Schmaje, Sohn des Simon, das ist der Metzger Nossek. Ich kenne ihn und du kennst ihn auch«, sagte der Koppelbär. »Er schielt ein wenig, doch er hat ehrlich Fleisch verkauft sein Leben lang, hat immer richtiges Gewicht gegeben.« »Komm weg von hier, ich will hier nichts mehr hören«, rief der Jäckele-Narr. »Und jetzt liegt er«, sprach der Koppelbär weiter, »in seiner Stube und schläft? Und weiß nicht, was über ihn beschlossen ist, und dass der Todesengel Gewalt über ihn bekommen hat. Und morgen in der Früh erhebt er sich wie alle Tage und geht wie alle Tage an seine Arbeit. Spreu sind wir Menschenkinder. Der Engel des Herrn bläst uns hinweg. Meinst du nicht, dass wir dem Schmaje Nossek schuldig sind, ihm zu sagen, was wir vernommen haben? Und dass er sich bereithalten muss, bald aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit zu gehen? Nein, entschied der Jäckele-Narr, zu solcher Botschaft sind wir nicht bestellt. Auch würde er uns nicht glauben, dass sein Name gerufen worden ist. Er würde sagen, wir hätten uns verhört, oder vielleicht sogar, wir hätten es nur geträumt. Denn die Menschen sind so geartet, dass sie auch in ihrer schlimmsten Not ein Fünkchen Hoffnung zu finden und es anzufachen wissen. Komm jetzt, Koppelbär, denn wenn sie dich riefen, ich könnte es nicht ertragen. Den Mendel, Sohn des Ischiel, rufe ich, den Goldschmied, ertönte in diesem Augenblick die Stimme des Unbekannten, der zur Tora rief. Der auch Perlen, einzeln oder nach dem Unzengewicht, kauft und verkauft, ließ sich die andere Stimme vernehmen, der das Haus und den Laden in der schwarzen Gasse hat. »Mendel, Sohn des Ischiel, du bist gerufen«, ertönte die erste Stimme nochmals. »Das ist der Mendel Rautnitz«, sagte, wie wiederum stille war, der Koppelbär. »Und den wird es nicht gar viel Klagens geben. Sein Weib ist ihm gestorben und mit seinen Kindern lebt er seit Jahren in Unfrieden. Er ist ein strenger und harter Mann. Und wenn er an den Feiertagen auf seinem Platz in der Schule sitzt, zankt er sich mit seinen Nachbarn. Er hat keinem Menschen jemals etwas Gutes getan und sich selbst auch nicht. Vielleicht sollten wir ihm sagen, dass er gerufen ist und dass es Zeit für ihn wäre, sich mit seinen Kindern zu versöhnen. Nein, entschied der Jäckelenarr. Koppelbär, du kennst die Menschen nicht. Er würde sagen, es sei nicht wahr und wir hätten es aus Bosheit erfunden, um ihn zu erschrecken. Er wird niemals glauben, dass es die Wahrheit ist. Er wird eine Lüge finden und sich mit ihr getrösten. Denn er will auch nicht gerne von dieser Welt scheiden und von dem Gold und dem Silber in seinem Laden. Doch muss er Gold und Silber lassen, wenn ihn der Tod holt von der Gassen. Der Koppelbär schüttelte unzufrieden den Kopf. Das Versemachen war sein Teil. Und des Jäckelenarr Arbeit war, sich die Späße für die Hochzeitsfeste auszudenken. »Warum von der Gassen?« wendete er ein. »Der Engel Gottes kann ihn ebenso gut aus der Stube oder aus dem Laden holen.« »Da hast du recht«, gab der Jäckelenarr zu. »Gold und Silber muss er lassen, wenn ihn der Tod bekommt zu fassen.« »Bekommt zu fassen?« »Das will mir auch nicht recht gefallen. Es klingt grob«, erklärte der Koppelbär. »Wie wäre es so? Gold und Silber lässt er stehen, wenn Gott ihn heißt, von hinnen gehen. Klingt das nicht besser?« »Wenn Gott ihn heißt, von hinnen gehen? Ja, das klingt nicht schlecht«, räumte der Jäckelenarr ein. »Man hat mir gesagt, dass er in kurzem wieder ehelich werden will, der Mendel Rautnitz. Aber ob ich bei dieser Hochzeit werd aufspielen können, da ich nun weiß, dass er so bald, wie sagtest du, von hinnen gehen muss, und ob mir auch nur ein einziger guter Spaß gelingen wird, mit wem will er ehelich werden, wollte der Koppelbär wissen. Ich müsst erst darüber nachdenken, ob man mir es gesagt oder nicht gesagt hat, gab der Jäckelenarr zur Antwort. »Aber wenn man mir es gesagt hat, so habe ich es vergessen.« »Du kannst auch nichts im Kopf behalten«, schalt der Koppelbär mit ihm. »Alles musst du hören, alles erfahren, was dich angeht und was dich nichts angeht. Immer bist du auf der Gassen, um etwas aufzuschnappen. Und wenn wo zwei zusammenstehen, bist du der Dritte. Und dann vergisst du alles, was du gehört hast und was du nicht gehört hast. Nichts bleibt dir im Kopf, und eines Tages wirst du nicht wissen, wer du bist und wie du heißt. Jakob, Sohn des Juda, den sie den Jäckelenarr nennen, dich rufe ich«, erklang die Stimme, »der sich sein Leben lang mit seiner Geige ernährt hat, der auch oft am geheiligten Sabbat zu Gottes Ehr und Preis in der Schule aufgespielt hat, dass jedermann seine Freude daran hatte«, erläuterte die andere Stimme, »als gäbe es in der Judenstadt oder sonst irgendwo im Land noch einen zweiten Jäckelenarr, der mit diesem nicht verwechselt werden sollte. »Jakob, Sohn des Juda, du bist gerufen«, kam die erste Stimme wieder. Da war eine Minute lang ein banges Schweigen. Und dann sagte, zutiefst erschrocken, aber dennoch gefasst, der Jäckelenarr: »Gelobt seist du, ewiger und gerechter Richter. Dein Tun ist ohne Fehle.« »Allmächtiger«, schrie der Koppelbär auf, »hab ich recht gehört? Was ist mit dir geschehen, Jäckelenarr? Was will man von dir?« »Allgütiger, schenk mir jetzt eine Lüge«, flehte der Jäckelenarr zu Gott. Doch nichts fand sich, womit er den Koppelbär auch nur für einen Augenblick hätte täuschen und betrügen können. Und so sagte er, indem er sich bemühte, seiner Stimme einen gleichmütigen Ton zu geben: »Was soll geschehen sein? Man hat mir bestätigt, dass jedermann seine Freude daran hatte, wenn ich am Sabbat in der Schule aufspielte. Das ist eine große Ehre. Gönnst du sie mir nicht?« »Ich vergönn dir die Ehe, und dass du sollst leben und gesund sein. Aber sie haben dich gerufen, hast du's denn nicht gehört?« jammerte und schluchzte der Koppelbär. »Ich habe es gehört, ich bin nicht taub«, erklärte der Jäckelenarr. »Aber ich weiß nicht, mir ist gar nicht so zumut, als ob ich schon der anderen Welt angehörte. Ich fühle mich recht munter.« »Auf mein Wort, Koppelbär, ich trau der Sache nicht, da liegt ein Irrtum vor. Oder steckt am Ende ein Betrug dahinter? War es dir nicht auch, als ob du die beiden Stimmen kennen müsstest?« Aber die Lüge, die er nun endlich gefunden hatte, wollte nicht verfangen. Das Weinen und Lamentieren des Koppelbären nahm kein Ende. Und so versuchte es der Jäckelenarr mit einem anderen Trost. »Hör mich an, Koppelbär«, begann er. »Hast du nicht heut bei dem Hochzeitsessen den Leuten das Lied aufgespielt und gesungen? Wenn uns klingt in der Tasche Geld, gibt es für uns keine schönere Welt. Nun merk auf. An Geld wird es uns nicht fehlen. Ich wollte es dir schon lange sagen. Nur aus Vergesslichkeit habe ich es bis heute anstehen lassen. Ich habe mir 2,5 Gulden Erspartes beiseite gelegt. Damit wollen wir uns jetzt gute und vergnügte Tage machen. Du hast sie heute auftragen gesehen, Hühner und Feldhühner, Enten und Gänse. Wir allein aßen nicht davon, für uns war es unreine Speise. Dafür gehst du morgen mit mir auf den Markt, und wir kaufen für den Sabbat einen Kapphahn ein oder eine Gans, denn ich will auch mal wissen, wie schmeckt ein guter Bissen. Schweig mir davon, ich will's nicht hören. Für mich gibt es keinen guten Tag mehr, klagte der Koppelbär. Für mich gilt, was geschrieben steht. Asche wird meine Speise sein, und mit Tränen werde ich meinen Trank mischen. Wenn ich daran denke, dass sie dich in schlechte Leinwand gehüllt hinaustragen werden. Der Jäckelenarr tat so, als wäre es nur die schlechte Beschaffenheit der Totenlaken, die dem Koppelbär Kummer bereitete. Er macht doch von der Leinwand nicht so viel Aufhebens. Sie mag gut sein oder schlecht, sagte er. Was willst du denn? Du weißt ja, dass die Beerdigungsbruderschaft 3 Kreuzer und nicht mehr für die Elle zahlt, wenn es sich um ein Armenbegräbnis handelt. Wie soll da die Leinwand anders als grau und zerschlissen sein? Für 3 Kreuzer die Elle darfst du nicht zu viel verlangen. Ja, wenn ich der Mordechai Meißel wäre, den werden sie dereinst in schwerem doppelter Mast, von dem die Elle einen 1/2 Gulden kostet, zu Grabe tragen. Denn Mordechai, Sohn des Samuel, rufe ich, der sich auch Markus nennt, erscholl die Stimme. Der ein armer Mann ist, setzte die andere Stimme fort, der nicht einen 1/2 Gulden im Hause hat, der nichts besitzt, nichts sein eigen nennt. Mordechai, Sohn des Samuel, du bist gerufen, ließ sich die erste Stimme noch einmal vernehmen. »Hast du's gehört, Jäckelenarr?« rief der Koppelbär. »Der Mordechai Meißel, der große Handelsherr, auch der ist gerufen.« »Ja, auch der Mordechai Meißel«, sagte der Jäckelenarr, und dabei begann er leise vor sich hinzulachen. »Der ein armer Mann ist, hast du das auch gehört? Der nichts sein eigen nennt. Was hältst du davon? Merkst du nicht etwas, Koppelbär?« »Ja, das ist sonderbar, ich verstehe es nicht. Was hat das zu bedeuten?« fragte verwirrter Koppelbär. »Dass er, dass du...« »Dass da unten 2 sind, die sich einen Spaß mit uns gemacht haben, einen recht albernen Spaß«, erklärte ihm der Jäckelenarr. »Und jetzt führen sie einfältige Reden. Oder ist es nicht einfältig zu sagen, dass der Mordechai Meißel ein armer Mann ist und nicht 1 Gulden im Haus hat? Der Mordechai Meißel, dem das Geld aus allen Ländern zuläuft, der, ein armer Mann? Ha, das sind Narren, die so ungereimtes Zeug schwätzen. Du bist den beiden auf den Leim gegangen, Koppelbär. Aber mir war es von Anfang an, als müsste ich ihre Stimmen kennen.« »Und du kennst sie?« rief der Koppelbär und haschte nach diesem Fünkchen einer Hoffnung. »Der Liebmann Hirsch, der Goldsticker. Da hast du den einen«, sagte der Jäckelenarr. »Du erinnerst dich doch, er hat den Auftrag bekommen, die Stickerei auf der brokatenen Fahne, die in der Altneuschule hängt, auszubessern. Dazu hat er die heutige Nacht verwendet. Und damit ihm bei der Arbeit die Zeit nicht lang wird, hat er sich seinen Vetter, den Haschel Selig, mitgebracht. Du weißt, den Knopfmacher. Die beiden stecken ja immer zusammen.« »Da könntest du, meine ich, recht haben«, sagte nachdenklich und mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung der Koppelbär. »Sie haben uns kommen gehört«, fuhr der Jäckelenarr fort. Und er wurde dessen immer mehr sicher, dass seine Erklärung richtig, ja, dass sie die einzig mögliche sei. Ja, laut genug haben wir geredet. Da haben sie sich diesen Spaß ausgedacht, wollten sich ein Gelächter aus uns machen.« »Sie sollten sich schämen«, entrüstete sich der Koppelbär. »Erwachsene Männer sind sie und haben solche Narreteien im Kopf.« »Soll ich hinunterrufen, dass sie erkannt sind und dass sie sich schämen sollten, solche Bubenstreiche zu begehen?« fragte der Jäckelenarr, für den kein Zweifel mehr bestand, dass da unten der Goldsticker in Gesellschaft des Knopfmachers bei der Arbeit saß. »Ach, lass sie, scher dich nicht um sie«, sagte der Koppelbär, den das Glück, seinen Freund und Gefährten behalten zu dürfen, verträglich stimmte. »Es steht geschrieben, du sollst des Toren nicht achten und ihm nicht Antwort geben in seiner Narrheit.« »Dann also ist mein Rat, dass wir nicht länger hier stehen, sondern nach Hause gehen, und daheim wollen wir in Ruhe und in Freude von unserem Branntwein trinken«, erklärte der Jäckelenarr. »Ich ein bissel, du ein bissel, und eh du's merkst, ist leer die Schüssel«, fügte der Koppelbär, da sein Geselle stockte und nicht weiterkam, den Vers zu Ende. »Die Schüssel?« rief der Jäckelenarr. »Welche Schüssel? Wer trinkt den Branntwein aus einer Schüssel?« »Man könnte ihn recht gut auch aus einer Schüssel trinken«, wehrte sich der Koppelbär. »Aber wie du willst, es geht auch so. Ich einen Zug, du einen Zug, mit einem Mal ist leer. Nun, der Krug«, beendete der Jäckelenarr mit einem Wiegen des Kopfes, das Anerkennung bedeutete, den Vers. »Ja, aber wo ist er? Ich habe ihn nicht mehr«, wehklagte der Koppelbär. »Ich muss ihn, als die unten deinen Namen riefen, in meinem Schrecken fallen gelassen haben.« Der Jäckelenarr kroch auf allen Vieren, tastete die Erde ab und stieß auf den Krug. »Da ist er«, sagte er und richtete sich auf. »Koppelbär, das Herz ist mir stillgestanden. Gelobt sei Gott, dass er es bei dem Schrecken hat bewenden lassen. Ich meinte schon, er sei zerbrochen.«